Grüß Gott, Kinder. Jetzt wird's überall schon recht vorweihnachtlich geheimnisvoll, nicht wahr? Wahrscheinlich bastelt ihr auch schon an was herum, das ihr schleunigst verschwinden lasst, wenn die Mutter oder der Vater auftauchen. Und es würde euch die ganze Freude am Geschenk verderben, wenn jemand schnüffeln würde. Und darum tut ihr das umgekehrt auch nicht. Oder doch? Das wäre schade. Denn ein Geschenk, das man schon kennt, ist nur eine halbe Freude und eben gar keine Überraschung mehr. Der Pumuckl hat diese Erfahrung noch nicht gemacht und drum musste diese Geschichte passieren. Aber schön der Reihe nach. Meister Eder hat sich schon eine ganze Weile den Kopf zerbrochen, was er seinem kleinen Kobold zu Weihnachten schenken könnte. So hat er beschlossen, einmal in ein Spielwarengeschäft zu schauen, ob sich da nicht etwas findet. Er hat also zum Pumuckl gesagt: Pumuckl, ja? Sei schön brav, ich muss in die Stadt. Oh ja, ja, schön, gehen wir in die Stadt. Ich bin sehr brav und ich bleibe immer schön in deiner Tasche. Nein, du bleibst zu Haus. Und zu Haus bist du schön brav. Och, zu Hause ist aber langweilig. Ja, und wenn mir langweilig ist, dann ist das gar kein sehr braves Gefühl. Aber wenn ich mit darf, dann ist das ein sehr braves Gefühl. Nein, das geht nicht. Warum geht es nicht? Weil... Ja, warum weil? Schau, jetzt ist bald Weihnachten, ja? Und da muss ich ein bisschen rumschauen. Vielleicht finde ich was für einen Pumuckl. Ja, aber wenn ich mit herumschaue, dann finden wir sogar bestimmt was für den Pumuckl. Dann finden wir sogar viel. Dann finden geht's wir... Geh zu. Wenn du dabei bist, ja? Na, weißt du schon alles. Na, ist du an Weihnachten keine Überraschung mehr. Wenn ich was finde, dann ist das immer eine Überraschung. Ja, schon. Aber du jetzt und nicht an Weihnachten. Also versteh mich doch. Ich will aber jetzt eine Überraschung. Also wenn du nicht daheim bleibst, und wenn's nicht daheim brav sein willst, dann geh ich gar nicht. Und dann kriegst du halt auch nichts. Punktum. Punktum, Punktum ist das. Ein sehr dummer Punkt sogar. Ich will etwas kriegen. Nur wenn du brav daheim bleibst. Also überleg das. Ja, ich überleg's ja schon. Also gut, dann schau mal schnell. Ja. Und ich schau brav. Ja. Ich schau brav und am besten ich schlaf. Ja, das tust. Das ja, reimt das sich schon wieder. Und was sich reimt, das ist ja immer gut. Ja. Meister Eder ist also weggegangen und der Pumuckl ist tatsächlich brav zu Hause geblieben. Auf dem Weg zur Straßenbahn ist Eder dem Schlossermeister Schmidt begegnet. Ja, Schorsch, ja, grüß dich. Ja, der Franz. Ja. Ja, man sieht sich ja gar nicht mehr. Das sag ich auch. Nicht einmal mehr an den Stammtisch komme. Ja. Vor Weihnachten kann es glatt narrat werden. Ja, jeder will was und alles soll noch vor Weihnachten fertig werden. Na, mir geht's ja nicht anders. Ja. Wenn ich heuer ein Weihnachtsgeschenk und so ja. Sachen besorgen soll, das weiß ich wirklich nicht. Ja, es ist nicht einfach. Meine Frau muss bei ihrer Schwester aushelfen. So. Ja, heute Nachmittag hoffe ich aber, dass es zurückkommt. Ja, also ich habe mir heute den Nachmittag einmal freigenommen. Ja. Ich mache ja nicht früh an Weihnachten. Aber ein paar Kleinigkeiten, weißt du. Gehst du in die Stadt? Ja, ich gehe in die Stadt. Na du, kannst du mir da nicht was besorgen? Besorgen? Na, ja, das kann ich schon. Mein Enkel, der wünscht sich so eine Spieluhr, hat mir meine Tochter geschrieben. So eine Spieluhr? Naja, du kennst das schon, ja. Wo so Figuren drauf sind, die sie drehen. Ah, die umeinander tanzen. Ja, und das wäre so 20, 30 Mark wert kosten. Ja, darf ich das ausgeben? Weißt, irgendwas, was ein Kinderlied spielt. Aha. Kein Weihnachtslied. Damit man es auch spielen kann, wenn nicht mehr Weihnachten ist. Ja, freilich. Du, ob aber ich gerade da das Richtige finde. Das findest schon, freilich. Was du darfst mir einen großen gefallen. Meinst du? Weil ich da das alles rechtzeitig wegschicken muss und ich komm einfach nicht dazu. Naja, also schauen kann ich einmal schon. Ah, das war nett. Ich spring nachher abends bei dir vorbei. Ja, ist gut. Ich schau mal, was ich zusammenbringe, gell, was ich kaufen kann. Nicht? Du, mein Trambahn kommt. Also nachher. Servus, Schorsch. Servus, Franz. Gut, dass ich dir begegnet bin. Meister Eder ist also in die Stadt gefahren und hat so manche Kleinigkeiten entdeckt, von denen er wusste, dass sich der Pumuckl freuen würde. Einen wunderbar bunten Gummiball, der fast halb so groß war wie der Pumuckl. Ein kleines Auto zum Aufziehen, einen hübschen Spiegel und Kamm und Bürste, damit vielleicht doch noch mal aus Pumuckls Haarschopf sowas wie eine ordentliche Frisur werden konnte. Und weil der Kobold doch alles liebt, was glitzert und bunt ist, eine Röhre zum Durchgucken, die immer neue Bilder und Sterne zaubert, wenn man sie schüttelt. Eder war sehr zufrieden und freute sich auf die Freude vom Pumuckl. Zum Schluss fand er auch noch für den Schlossermeister eine hübsche Märchenspieluhr, auf der sich zur Musik Figürchen drehten. So kam er mit Päckchen beladen nach Hause. So, da bin ich wieder. Na, es geht nicht, wenn ich zu in der Stadt. Na? Oh, der Pumuckl, der war scheußlich brav. Das war? Fast hätte ich sogar noch was gearbeitet, na, aber da wäre ich mir wie ein Heinzelmännchen vorgekommen und das wollte ich eigentlich lieber nicht. Das verstehst du doch, nicht? Ja, die Gefahr, dass ich die nachher mit einem Heinzelmännchen verwechselt hätte, war ungeheuer gewesen. Also nicht zum Ausdenken. Nein, das wollen wir uns lieber gar nicht ausdenken. Wollen wir uns lieber mal anschauen, was du da in dem Päckchen drin nichts hast? Nichts da. Wieso? Die Päckchen werden versteckt. Das sind lauter Weihnachtsüberraschungen. Alles, was man versteckt, wird vom Pumuckl entdeckt. Ja, freilich. Das reimt sich und was sich reimt, das ist immer gut. Das ist in dem Fall ganz schlecht. Nichts wird entdeckt, verstanden? Nichts wird verstanden, sondern entdeckt. Pumuckl? Wie oft muss ich dir denn das noch erklären? Oft. Du nimmst dir selber die Freude, wenn du schon vor Weihnachten alles weißt. Und mir nimmst das auch. Wieso? Also versprich mir, dass du nicht schnuffelst. Versprechen? Oh, ich kann dir was versprechen, aber ich kann dir nur versprechen, dass ich mich noch sehr oft verspreche. Oh, du ewiger Wortklaube. Wie? Aber was rede ich denn lang? Das Ganze ist ganz einfach. Ich sperre die Sachen ein und ziehe den Schlüssel ab und basta. Und damit ging Meister Eder in sein Schlafzimmer und sperrte sämtliche Päckchen in seinen Wäscheschrank. Den Schlüssel zog er ab und legte ihn in eine leere Blumenvase auf dem Schrank. Natürlich hatte er die Schlafzimmertüre vorher abgeschlossen, nicht dass der Pumuckl plötzlich hereinhüpfen und zugucken konnte. Und dann ging er zufrieden wieder in die Werkstatt an seine Arbeit. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und dachte nach. Er dachte sehr scharf nach, während Eders Säge lärmte. Au, das tut weh, das Nachdenken. Also er sperrt die Sachen ein und zieht den Schlüssel ab. Er kann es also nur wo versteckt haben, wo ein Schlüssel dran ist. Und Schlüssel, die sind ja nur an Schränken. Wenn also jetzt plötzlich an einem Schrank kein Schlüssel mehr dran ist, dann muss das der Schrank sein, wo es versteckt ist. Der Pumuckl, ja. Der ist schlau, der ist doppelt schlau, der ist sozusagen schlau. Jetzt muss ich nur noch den Schlüssel finden und dann... Dann findet sich alles andere auch. Pumuckl geht auf leisen Sohlen, Pumuckl wird sich die Sachen holen. Und tatsächlich schlich sich der Kobold so leise aus der Werkstatt, dass Eder nichts merkte. Und die Überlegung stimmte natürlich auch. Am Wäscheschrank fehlte der Schlüssel. Und somit war es dem Kobold auch gleich klar, wo er suchen musste. Also der Schlüssel kann da sein. Der Schlüssel kann natürlich auch dort. Kann er natürlich auch sein. Aber auf gar keinen Fall kann er fort sein. Ui, das reimt sich fast. Fast reimt sich das. Also wenn ich jetzt nicht suchen müsste, dann würde ich jetzt so in der richtigen Stimmung sein. Ein schönes Gedicht zu machen. Aber die Suchstimmung ist ja noch viel größer und schöner. Also jetzt nochmal, Pumuckl, denk nach. Oh, das tut immer so weh, wenn man nachdenkt. Wo kann der Schlüssel sein? Also in Eders Tasche ist er nicht. Da habe ich ja reingeguckt. Die war leer. Das ist mal unter den Schrank schauen. Da ist kein Schlüssel. Das ist nur ein Knopf, aber mit Knöpfen, da kann man ja keinen Schrank absperren. Und da kann man höchstens sich an ein Hemd einen Knopf rannehmen, das ist schade. Aber was nicht unter dem Schrank ist, das kann vielleicht auf dem Schrank sein. Muss ich mal hinaufklettern. Wie man es doch denkt. Sag mal, was treibst denn du da herin? Was hast denn? Nichts, ich bin... Ja, runtergefallen bist. Nein. Weil du gerade am Aufklettern warst. Nein. Also, das schießt ja ganz recht. Nein, ich bin raufgefallen. Also, das geht ja gar nicht. Aber man wird doch noch als Kobold klettern dürfen, oder nicht? Ausgerechnet an den Schrank musst du rumklettern. Ja. Meinst du, ich weiß nicht, was du suchst? Ich weiß ja nicht, was du weißt. Ich weiß nur, dass ich eben mal Lust zum Klettern hatte. Jetzt lüg doch nicht. Ich lüge nie. Kobolde lügen doch. Nie. Den Schlüssel zu dem Schrank suchst, aber den wirst du nicht finden. Den werde ich schon finden. Nein, das wirst nicht, sag ich da. Du gehst jetzt augenblicklich da raus. Verstanden? Ja. Geht denn das in dein kleines Hirn nicht rein, dass man nach Weihnachtsgeschenken nicht schnuffelt? Ja, und geht denn das in dein Großhirn nicht rein, dass ich heute überrascht sein will und nicht irgendwann? Nicht irgendwann, sondern an Weihnachten. An Weihnachten bin ich aber nicht überrascht. Doch. Weihnachten ist bestimmt an einem Tag, an dem ich überhaupt nichts überrascht Verstehst du das denn? Geht denn das überhaupt nicht in dein... Nein, das verstehe ich nicht. Also, dass Menschen immer nichts und nichts und nichts verstehen. Wenn ich ein Paket nach Hause brächte und würde es wegsperren, dann wärst du ja auch neugierig. Ja, freilich. Und dann würdest du mich nämlich sehr gut verstehen. Ich wäre überhaupt nicht neugierig. Und schnuffeln darf ich schon gleich gar nicht. Und jetzt verschwindst du wieder. Ja. Und lass die ja nimmer erwischen da herum. Oh, was war der Pumuckl zornig. Aber es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu verschwinden. Wieder setzte er sich in seine Schaukel und dachte nach. Wieder sehr scharf natürlich. Wenn man so scharf nachdenkt, kriegt man richtig Denkschmerzen. Das kann ja jeder sagen, dass er nicht neugierig ist, wenn es für ihn gar nichts zum Neugierigsein gibt. Aber ich werde es ihm zeigen. Jawohl, zeigen! Ich werde einfach auch ein Paket machen, ein ganz fest zues Paket. Und das werde ich ihm unter die Nase halten und dann werde ich es wegverstecken. Jawohl, und dann wird er suchen. Und wenn er sucht, dann darf ich auch suchen. Aber was tue ich denn da für eine Überraschung in das Paket rein? Ich würde eben irgendwas suchen und irgendwas findet man dann ja auch. Da gibt es ja ein Sprichwort, das heißt, wer sucht, der findet. Mal sehen, ob ich was finde. Pumuckl schaute überall und fand, weil sie gerade herumlag und weil sie gerade die richtige Größe für ein Pumuckl-Paket hatte, die Lesebrille, die Meister Eder auf ein Regal gelegt hatte. Dann suchte er sich ein Stück Packpapier und eine Schnur und machte ein dickes Paket daraus. Und damit ging er zu Eder. La la la la la, la la la la. Was hast du? La la la la la. Siehst du, was ich da habe? Ein zusammengewickeltes Backpapier hast du? Ja, das ist zusammengewickelt und zugebunden. Richtig, aber es ist nicht nur ein Papier, sondern es ist eine Weihnachtsüberraschung. Ja. Da wirst du sehr überrascht sein, sage ich dir. Aber erst an Weihnachten. Denk ja nicht, dass du das vielleicht vorher kriegst. Also nachher versteck's nur gut. Ja, es ist etwas drinnen, das du sehr gut brauchen kannst. Jawohl. Und ich sage es dir nicht. Nein, ich sage es dir überhaupt nicht, genauso wie du. Ja. Heut's nur schön für dich. Ja, dazu, bist du überhaupt nicht neugierig? Schon? Doch. Aber weißt, ich kann warten. Bist du auch nicht neugierig, wenn ich dir sage, dass du sehr überrascht sein wirst, wenn du wüsstest, was da drin ist? Nein. Doch, du wirst... Ich will es erst an Weihnachten wissen. Gut, bitte, dann verstecke ich es jetzt. Aber du darfst nicht schauen, wohin. Nein, ich schaue nicht. Kein bisschen. Kein bisschen. Mach die Augen zu, mach die Augen zu. Ja. So, ganz fest. So. Ja. Der Pumuckl war natürlich ein wenig enttäuscht. Aber er dachte, dass Eders Neugierde schon noch kommen würde und versteckte das Paket sehr gut in einen alten Koffer im Abstellraum. Und dann tauchte er wieder in der Werkstatt auf. Es dauerte nicht lange, da brauchte der Meister seine Brille. Herrschaftszeiten, wo hab ich denn mein Brühen hingelegt? Die hab ich doch gerade noch gehabt, oder nicht? Pumuckl? Ja? Hast du meine Brille nirgendwo gesehen? Deine Brille? Was für eine Brille? Na, meine Lesebrillen halt. Nein, ich sehe nirgends deine Brille. Aha, das ist sowas, die ewige Sucherei nach deren Brillen. Ich bind mir's nur einmal um den Hals, damit ich's nicht allebei verlege. Pumuckl, ja? Schau doch einmal in die Wohnung nach, ob's nicht irgendwo liegt. Vielleicht siehst du es. Schauen kann ich ja mal, aber ich glaube nicht, dass ich die irgendwo sehe. Also da liegt es nirgends. Kann ich die in dem Spülwarengeschäft liegen lassen haben? Ah, da habe ich es an der Kasse aufgesetzt, damit ich die Rechnung habe lesen können. Also, ja? Die Brille ist auch oben nicht, also die ist überhaupt nirgends zu sehen. Nein, ich glaube, ich habe es oben auch gar nicht gehabt. Gell? Nein, die war nicht. Das letzte Mal, glaube ich, habe ich es in dem Geschäft aufgehabt. Ja, im Geschäft. Ja, sowas Blöds. Jetzt darf ich da nochmal reinfahren. Du Pumuckl, ja? Hast mir's auch bestimmt nicht verlegt. Verlegt? Nein, ja? Nein. Verlegt habe ich sie ganz bestimmt nicht. Darauf könnte ich, wenn du es verlangst, sogar mein Kobolds-Ehrenwort geben. Nein. Kobolds-Ehrenwort? Nein, das brauche ich nicht. Also da bleibt mir nichts anderes übrig, schade, als dass ich zu dem Geschäft reinfahre. Ja, sowas saudumm. Leider, so muss gesagt sein, lässt Meister Eder oft seine Lesebrille irgendwo liegen. Und er weiß aus Erfahrung, dass er da immer selbst schuld ist und keineswegs sein Kobold. Darum hatte er auch weiter keinen Verdacht auf den Pumuckl. Er fuhr also schnell noch vor Ladenschluss in die Stadt, um seine Brille dort zu holen, wo er glaubte, sie zuletzt aufgehabt zu haben. Und so hatte der Pumuckl jetzt wunderbar Zeit, seine Schnüffelei fortzusetzen. Ich glaube, dass der Schlüssel auf dem Schrank sein muss. Ja, ja, weil Meister Eder gar so zornig war, dass ich dort raufklettern wollte. Da gehe ich jetzt vielleicht doch noch mal rauf. Muss ich mal noch mal raufgehen. So. Na ja, jetzt. Viel Staub ist da, aber wenig Schlüssel. Naja, genau gesehen ist da überhaupt kein Schlüssel. Halt, halt, halt. Aha, da ist ja noch eine Vase. Schlüssel passen sehr gut in Vasen. Da muss man mal hineinspähen. Aha, aha. Oh, da blitzt was, da blitzt was. Oh, da ist ja das liebe Schlüsselchen. Das sehr, das liebe Schlüsselchen. Jetzt werden wir es gleich haben. So, jetzt muss ich da noch mal runter von dem Schrank. So. Und jetzt muss der Schlüssel ins Schloss hinein. So. Ja, ja, ja, ja, passt, passt, passt, passt. Ausgezeichnet. Und jetzt herum. So, da la. La, la, la. Ah, da sind sie in die Pakete. Die Pakete sind da. In welche schaue ich jetzt zuerst hinein? In das Größte natürlich, in das Allergrößte, weil da ja am allermeisten drin ist, wo ich am überraschtendsten bin. Ui, ui, was ist denn das? Das ist ja, ui, ui, das ist ja, ui, ist das schön. Also ich glaube, dass sich alles dreht, wenn man da an dem Hebel dreht. Ui, wie bin ich überrascht. Ich bin ja überrascht. Das ist ja das schönste Geschenk, das es überhaupt gibt. Ui, ist das schön. Ui, ui, schnell wieder aufziehen. So. Aha, ist auch schön. Ui, ist das schön. Überraschungen sind zum Suchen da. Und der Pumuckl, und der Pumuckl, und der Pumuckl findet sie sogar. Oh, oh, jetzt ist wieder aus. Ach, wie schade. Hui, hui, das werde ich jetzt jeden Tag und jede Stunde werde ich das jetzt hören. Aber jetzt tue ich es lieber wieder einpacken, genauso einpacken, wie ich es ausgepackt habe. Ich werde es ja so schön einpacken, als wäre ich ein Heinzelmännchen. Jawohl, hui, das dürfte ich eigentlich gar nicht sagen. Das ist das erste Mal, wo ein Klabauter nachfahre, wie ein Heinzelmännchen ordentlich ist. Richtig ordentlich. So, das muss ich jetzt alles wieder schön einwickeln, so, damit er das nicht... Tatsächlich hat der Pumuckl die Spieldose wieder genauso eingepackt, wie sie es vorher war. Und er war so glücklich, dass er immer noch vor sich hingesungen hat, als Meister Eder, allerdings keineswegs glücklich, zurückkam. Jetzt war der ganze Weg umsonst. Meine Brillen waren nicht in dem Geschäft. Ich kann mir gar nicht denken, wo ich die hingebracht habe. Pumuckl, jetzt muss ich mich wieder aufziehen. Hast du sie in der Zwischenzeit wirklich nirgends gesehen? Nein, ich habe sie nirgends gesehen. Da musst du weiter spähen. Also, jetzt muss ich mich jetzt wieder aufziehen. Hör auf mit dem blöden Reimen. Mir ist gar nicht danach. Aber mir ist danach, jawohl. Du sag einmal, was ist denn mit dir, dass du gar so lustig bist? Hast du irgendwas angestellt? Oder hast du irgendwas im Sinn? Jäkel, der Schorsch! Ich komm nur schnell vorbei wegen der Spüldosen. Ja? Hast du das besorgen können? Ja, freilich, ja. Du, ich hab schon eine gekriegt. Ja? Die ist ganz nett. Aber 28 Mark kostet halt, die wird ja da nicht zu teuer sein, nein, gell? Nein, das ist schon recht. Ist der recht? Du hast mir für wirklich einen großen Gefallen da. Ja? Wenn meine Frau heute uns zurückkommt, ja, dann kann sie es gleich verpacken und morgen geht es nachher ab mit der Post. Ja, ich hab nur dabei irgendwo mein Brühen liegen lassen. Okay. Ah, das ist zum Auswachsen, ich find's nicht mehr. Mei. Man wird halt vergesslich. Ja, gell? Ja. Kannst mir's du schnell geben, die Spüldosen? Die Spüldosen? Sei mir nicht besser, ja, aber ich hab's ein wenig präsent. Da sind die 28 Mark. 28 Mark, ja, danke schön. Also nachher, na, komm gleich mit drauf, na gib ich das. Mhm. Ja, gib mit so einer Wetter, was ist denn das wieder? Ja, wie ist denn das jetzt zugegangen? Was er halt nur hat, möchte ich wissen. Was meinst du denn? Ah, ich mein, es macht nix. Ah, warte noch, während du die Spüldosen runterholst, glaube ich, das zeigt da zusammen. Das ja, haben wir gleich. Ja, gut, ich komm gleich wieder, gell? Ist schon gut. Du wirst ihm die Spieldose nicht geben. Du darfst ihm die Spieldose nicht geben. Ja, wieso? Wieso denn? Was hast du denn? Das ist meine Spieldose. Gell, wer sagt denn das? Das sag ich. Die habe ich für den Schorsch besorgt. Und du hast doch selber gesehen, dass es Zeit hat. Nein, nicht. Ich kratz und beiß und werf und zwick und... Na? Das ist meine Weihnachtsüberraschungsspieldose. Ja, hörst du nicht gleich auf? Also lass mal Hosen aus. Nein. Pumuckl, muss ich die ins Kastl sperren? Nein, ich hab mich da bloß so gefreut. Ah, jetzt geht mir ein Licht auf. Du hast geschnuffelt und dabei ausgerechnet die Spüldosen erwischt. Ja, ja. Nachher geschicht sie ja ganz recht. Nein. Die Spüldosen waren nicht für dich bestimmt. Siehst du, das kommt davon. So, und jetzt lass mich aus. Der Schorsch schwarz. Ich will die Spieldose. Schluchzend blieb der Pumuckl auf der Treppe sitzen, während Eder die Spieldose holte und sie dem Schlossermeister Schmidt gab. Der ging zufrieden weg. Dann war Meister Eder eine Zeit lang allein in der Werkstatt. Obwohl er fand, dass dem Pumuckl ganz recht geschah, tat ihm die Enttäuschung des kleinen Kobolds doch leid. Er wollte den Pumuckl schon holen, als der kleine Kerl langsam und traurig in die Werkstatt kam. In der Hand hatte er das Päckchen mit der Brille. Da hast du auch deine Weihnachtsüberraschung. Was? Ja, ich mag nicht mehr warten, bis du neugierig bist. Aber Pumuckl, schau, ich kann warten, ganz im Gegensatz zu dir. Nein, das kannst du nicht, weil da ist nämlich deine Brille drin. Meine Brille? Ja. Und da lass du mich den ganzen Nachmittag suchen. Ja. Also hör einmal, ich hab dich doch gefragt. Ob ich es verlegt habe, hast du mich gefragt. Ich habe es aber nicht verlegt, sondern versteckt. Ach sowas. Ja, damit du auch was zum neugierig sein hast. Aber also nein. Ich will jetzt nie mehr, dass du neugierig bist und nie mehr, dass ich neugierig bin und ich will nie mehr überrascht werden und ich will mich nie mehr über etwas freuen. Aber Pumuckl, du bist doch an allem selber schuld. Nein, ja, und außerdem kriegst du ja was anderes zu Weihnachten. Ich hab doch nur was, oder? Hast du das auch schon angeschaut? Nein, das habe ich nicht. Ich will es auch gar nicht anschauen. Sag mal's. Ich will es auch nicht kriegen. Ich will auch nicht, dass Weihnachten wird. Ich will es nicht. Pumuckl, die glauben es doch. Das sind auch Sachen, über die du dich freust. Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich freue mich nur über die Musik und über die schönen Tanzpüppchen, die sich drehen. Und da kann ich mich dann auch dazu drehen, aber... Jetzt werde ich mich nie mehr drehen. Ach, geh zu, sage da, geh weiter. Nein, nein, und auf das Lied, da kann man Gedichte machen und ich werde nie mehr ein Gedicht auf ein Lied machen. Ja, also jetzt hör auf. Man meint ja, die Welt geht unter. Geh zu, nein, die geht nicht unter und auf der ganzen nicht untergehe Welt, da ist... Bloß der Pumuckl traurig. Ja, freilich, geh weiter her. Oh, so traurig. Ha, das hat man davon. Da rennt man rum und gibt's Geld aus und glaubt wunder, was für eine Freude man macht. Und nachher wird geschnuffelt. Und das Falsche gesehen und alles ist für die Katz. Für die jetzt Katze, hast nicht nur dir, sondern auch mir die Freude verdorben. Das hast du jetzt davon. Punktum. Ich muss jetzt arbeiten und nachholen, was ich die Zeit verloren habe. Ja. Jetzt waren beide recht unglücklich. Denn obwohl Meister Eder geschimpft hatte, tat ihm die Enttäuschung seines kleinen Kobolds weh. Aber noch ein Dritter war wegen der Spieldose nicht glücklich, der Schlossermeister Schmidt. Als er nach Hause kam, war eben auch seine Frau gekommen. Schau, an was ich nur gedacht habe. An was denn? Weil du ja doch nicht dazukommst. An die Spieluhr. Was? Ist die nicht nett? Was? Du hast auch eine? Ja, ja. Ja, um Himmels Willen. Du auch? Ja, freilich. Ja, was machen wir denn da? Ja, da musst du dir deine gleich zurückgeben. Ich? Na, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Ich hab extra an Eder Franz drum bitten, dass er was besorgt. Und der hat mir den gefallen da. Und jetzt? Na, da müssen wir schon die deine zurückgeben. Das ist ganz unmöglich. Ich hab's für einen Sonderpreis gekriegt. Um 12 Mark. Was hat denn die deine gekostet? 28. Ach, du bist ja ganz narrisch. Nein, nein, die deine wird zurückgeben. Und wenn's das du nicht magst, dann mag sie. Aber geh. Da hast du einen Kassenzettel vom Eder geben lassen. Nein, den muss er noch haben. Geh. Aber, okay. Aber das kann ich doch einfach nicht machen, dass ich ihm da... Ja, Mannsbüder. Geh, komm, gib mir das Spiel her. Ich rede schon mit dem Eder. Das muss er doch auch sein. So kam es, dass bei Meister Eder zur abendlichen Stunde noch Frau Schmidt mit der Spieluhr auftauchte. Eder saß gerade recht lustlos beim Essen und der Pumuckl saß ebenso lustlos daneben. Aber das konnte sie natürlich nicht sehen. Sie erzählte die Geschichte und sagte... Also das Ganze ist mir ja furchtbar unangenehm. Na ja. Aber geh, was tun wir denn mit zwei? Ich tausche selber um, ja, wenn es mir bloß den Zettel geben. Den Zettel? Ja, den Zettel. Ja, wo habe ich denn den Zettel jetzt? Aber den haben sie doch hoffentlich nicht weggeschmissen. Ja, nein, hätte doch auch sein können, dass wir es hätten umtauschen wollen. Den Zettel? Jetzt geben sie auch, Frau Schmidt. Ich gebe Ihnen jetzt die 28 Mäkel wieder. Ja. Jetzt passen Sie auf, da, so, da haben Sie das Geld. So. Dankeschön. Und nachher finde ich den Zettel schon. Und wenn nicht, na ja, nachher... Also, ich glaube, da kennen wir die im Geschäft schon noch. Dann tausche ich es selber um, verstehen Sie? Ja, aber Ihre Arbeitszeit... Ja. Mei, das will ich fein nicht. Sie haben schließlich auch viel zu tun. Ja, schon. Aber lassen Sie es ruhig da, das kriegen wir schon. Sind Sie uns nicht besser, Eder? Nein, nein, es ist schon gut, Frau Schmidt. Also dann, vielen Dank, Herr Eder. Ja, bitte schön. Und wenn Sie mal was brauchen... Ja, ja, ich komme schon zur rechten Zeit, Frau Schmidt, gell? Also dann, Wiederschauen, Herr Eder. Auf Wiederschauen, Frau Schmidt. Wollen wir es aufziehen? Ich weiß nicht, vielleicht werde ich dann bloß noch trauriger. Ich möchte bloß sehen, ob du die so schön tragen kannst wie die Figuren. Und wenn ich es so schön kann? Ja, nachher... ich meine, ich muss ja nicht gleich morgen umtauschen. Morgen nicht, aber übermorgen. Ja, vielleicht magst du auch noch ein schönes Gedicht auf das Lied von der Spüluhr. Und wenn ich ein sehr schönes Gedicht drauf mache... Ja, dann machen wir wieder ein Backel draus. Ja, ja, und dann legen wir es wieder in den Schrank. Vielleicht. Ja, und dann findest du den Zettel nicht mehr und dann ist es übermorgen und niemand kennt dich mehr in dem Geschäft. Und dann kannst du es nicht mehr umtauschen und dann... Was ist dann? Ja, das sage ich nicht. Denn schließlich handelt es sich dann um eine Weihnachtsüberraschung. Ja, ja, ja. Aber unter einer Bedingung. Dass du nie mehr schnuffelst. Oh, großes Klabauter-Ehrenwort. Nie mehr. Also gut, ja. Ich versprich nichts. Ja, ja, alles hängt davon ab, ob du brav bist oder nicht, ja, ja, bis ja, Weihnachten. Ja. Sehr brav, ungeheuer brav, so brav wie noch nie. Zieh's ganz schnell mal auf, ja? Ja, ganz schnell. Ein bisschen neihorchen können wir ja. Ja, und ich tanze dir den schönsten Spieluhrtanz, den es gibt. Nun hoffen wir, dass der Pumuckl auch bis Weihnachten so brav ist, dass Eder die Spieluhr nicht mehr umtauschen muss. Ich glaube fast, dass das dem kleinen Kobold gelingt. Wir wünschen es jedenfalls ihm und dem Meister Eder zu Weihnachten und auch, dass ihr dann beide sehr froh und glücklich sind. Und euch, liebe Kinder, wünsche ich das auch. Auf Wiederhören.